Aus der Hirschberger Bibel von 1861. Die Epistel St. Pauli an die Ephesier. An die zu Christus bekehrten Einwohner der volkreichen, prächtigen und blühenden Haupt- und Handelsstadt von Kleinasien, die wegen des Tempels der Diana berühmt und stolz war, auch deshalb von ganz Asien besucht wurde. In welcher zugleich die damals mit einer besonderen Götter- und Geisterlehre sich großmachende heidnische Weltweisheit, wie auch die in großen Städten vorzüglich gewöhnlichen Sünden, nach heidnischer Schriftstellerzeugnisse herrschten. Insonderheit war all dazwischen den in Menge daselbst wohnenden Juden und den heidnischen Griechen, nachdem Augustus den Juden in ganz Kleinasien aller bürgerlichen Freiheit genuss, ohne Verbindung an den Heidengottesdienste zugesprochen hatte, eine große Verbitterung. Aus welcher der Auflauf gegen Paulus im Tempel zu Jerusalem von den Juden aus Asien, die da meinten, er hätte den Trophimus, den Ephesier in den Tempel geführt und eben die darauf gefolgten Bande, in denen er diesen Brief schrieb, den ersten Anfang genommen hatten. Nach diesen besonderen Umständen wird sehr klar, wie diese Epistel an diese aus Juden und Heiden gesammelte Gemeinde die eigentliche Absicht habe, das gleiche Recht der bekehrten Heiden an dem Heile in Christo mit den Juden nochmals zu befestigen und beiden die Einigkeit des Geistes einzuschärfen. Die geistliche Herrlichkeit der Gläubigen dem blendenden Glanze des dortigen heidnischen Tempels und Götzendienstes kräftig entgegenzustellen, gegen die Verführung der Weltweisheit zu anderen Mittlern sie zu verwahren, endlich vor den daselbst herrschenden Sünden in allen Ständen ihren Abscheu immer redlicher zu machen. Bis zu Ende. Paulus, ein Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes, den Heiligen zu Ephesus und Gläubigen an Christo Jesu. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesu Christo. Gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichen Segen in himmlischen Gütern durch Christum. Wie er uns denn erwählet hat, durch denselben, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir sollten sein heilig und unsträflich vor ihm in der Liebe. Und hat uns verordnet zur Kindschaft gegen ihm selbst, durch Jesum Christum, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zu Lobe seiner herrlichen Gnade, durch welche er uns hat angenehm gemacht in dem Geliebten. An welchem wir haben die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, welche uns reichlich widerfahren ist durch allerlei Weisheit und Klugheit, und hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Wohlgefallen und hat dasselbige hervorgebracht durch ihn, dass es gepredigt würde, da die Zeit erfüllet ward, auf dass alle Dinge zusammen unter ein Haupt verfasset würden in Christo, beide, das im Himmel und auf Erden ist, durch ihn selbst. Durch welchen wir auch zum Erbteil gekommen sind, die wir zuvor verordnet sind nach dem Vorsatze des, der alle Dinge wirket nach dem Rate seines Willens. Auf dass wir etwas seien zu Lobe seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christum hoffen, durch welchen auch ihr gehöret habt das Wort der Wahrheit, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, durch welchen ihr auch, da ihr glaubet, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geiste der Verheißung. Welcher ist das Pfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zu Lobe seiner Herrlichkeit? Darum auch ich, nachdem ich gehöret habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesum und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke eurer in meinem Gebet. Dass der Gott unseres Herrn Jesu Christi, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung zu seiner Selbsterkenntnis und erleuchtete Augen eures Verständnisses, dass ihr erkennen möget, welche da sei die Hoffnung eures Berufs und welcher sei der Reichtum seines herrlichen Erbes an seinen Heiligen. Und welche da sei die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben nach der Wirkung seiner mächtigen Stärke, welche er gewirkt hat in Christo, da er ihn von den Toten auferweckt hat und gesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alles Fürstentum, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was genannt mag werden, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen, und hat alle Dinge unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt zum Haupte der Gemeinde über alles. Welche da ist sein Leib, nämlich die Fülle des, der alles in allen erfüllet? Und auch euch, da ihr tot waret durch Übertretung und Sünden, in welchen ihr Weiland gewandelt habt, nach dem Laufe dieser Welt und nach dem Fürsten, der in der Luft herrschet, nämlich nach dem Geiste, der zu dieser Zeit sein Werk hat in den Kindern des Unglaubens. Unter welchen wir auch alle Weiland unseren Wandel gehabt haben, in den Lüsten unseres Fleisches, und taten den Willen des Fleisches und der Vernunft, und waren auch Kinder des Zorns von Natur, gleich wie auch die andern. Aber Gott, der da reich ist von Barmherzigkeit, durch seine große Liebe, damit er uns geliebet hat, da wir tot waren in den Sünden, hat er uns samt Christo lebendig gemacht, denn aus Gnaden seid ihr selig geworden. Und hat uns samt ihm auferweckt und samt ihm in das himmlische Wesen gesetzt, in Christo Jesu, auf das er erzeigete, in den zukünftigen Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte über uns in Christo Jesu. Denn aus Gnaden seid ihr selig geworden durch den Glauben, und daselbige nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, auf das sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Darum gedenket daran, dass ihr, die ihr Weiland nach dem Fleische Heiden gewesen seid und die Vorhaut genannt wurdet, von denen, die genannt sind, die Beschneidung nach dem Fleische, die mit der Hand geschieht. Dass ihr zu derselbigen Zeit waret ohne Christus, fremd und außer der Bürgschaft Israels, und fremd von dem Testamenten der Verheißung, daher ihr keine Hoffnung hattet und waret ohne Gott in der Welt. Nun aber, die ihr in Christo Jesu seid und Weiland fern gewesen, seid nun nah geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins hat gemacht und hat abgebrochen den Zaun, der dazwischen war, indem, dass er durch sein Fleisch wegnahm die Feindschaft, nämlich das Gesetz, so in Geboten gestellt war, auf das er aus zwei einen neuen Menschen in ihm selber schaffte und Frieden machte. Und dass er beide versöhnete mit Gott in einem Leibe durch das Kreuz und hat die Feindschaft getötet durch sich selbst und ist gekommen, hat verkündigt im Evangelio den Frieden euch, die ihr fern waret und denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir den Zugang, alle beide in einem Geiste zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er bauet auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefüget, wächset zu einem heiligen Tempel in dem Herrn, auf welchem auch ihr mit erbauet werdet, zu einer Behausung Gottes im Geiste. Derhalben ich Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch Heiden, nachdem ihr gehöret habt von dem Amte der Gnade Gottes, die mir an euch gegeben ist. Dass mir ist kund geworden dieses Geheimnis durch Offenbarung, wie ich droben aufs Kürzeste geschrieben habe, daran ihr, so ihr es leset, merken könnet meinen Verstand an dem Geheimnis Christi, welches nicht kundgetan ist

und machet, dass der Leib wechselt zu seiner Selbstbesserung und das alles in der Liebe. So sage ich nun und zeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr wandelt, wie die anderen Heiden wandeln, in der Eitelkeit ihres Sinnes. Welcher Verstand verfinstert ist und sind entfremdet von dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, so in ihnen ist, durch die Blindheit ihres Herzens. Welche ruchlos sind und ergeben sich der Unzucht und treiben allerlei Uneinigkeit samt dem Geize. Ihr aber habt Christum nicht also gelernet, so ihr anders von ihm gehöret habt und in ihm gelehret seid, wie in Jesu ein rechtschaffen Wesen ist. So leget nun von euch ab, nach dem vorigen Wandel, den alten Menschen, der durch Lüste in Irrtum sich verderbet. Erneuert euch aber im Geiste eures Gemüts und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum leget die Lügen ab und redet die Wahrheit, ein jeglicher mit seinem Nächsten, sintemal wir untereinander Glieder sind. Zürnet und sündigt nicht, lasset die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Gebet auch nicht Raum dem Lästerer. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit den Händen etwas Gutes, auf das er habe zu geben dem Dürftigen. Lasset kein faul Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern was nützlich zur Besserung ist, da es Not tut, dass es holdselig sei zu hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, damit ihr versiegelt seid auf den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich, herzlich und vergebet einer dem andern, gleich wie Gott euch vergeben hat in Christo. So seid nun Gottes Nachfolger als die lieben Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie Christus uns hat geliebet und sich selbst hingegeben für uns zur Gabe und Opfer, Gott zu einem süßen Geruch. Hurerei aber und alle Unreinigkeit oder Geiz lasset nicht von euch gesagt werden, wie den Heiligen zusteht. Auch schandbare Worte und Narrenteidinge oder Scherz, welche euch nicht geziemen, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Hurer oder Unreiner oder Geiziger, welcher ist ein Götzendiener, Erbe hat an dem Reiche Christi und Gottes. Lasset euch niemand verführen mit vergeblichen Worten, denn um dieser Willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Unglaubens. Darum seid nicht ihre Mitgenossen, denn ihr waret weilern Finsternis, nun aber seid ihr ein Licht dem Herrn. Wandelt wie die Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes ist allerlei Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und prüfet, was da sei wohlgefällig dem Herrn, und habet nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, strafet sie aber vielmehr. Denn was heimlich von ihnen geschieht, das ist auch schändlich zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht gestraft wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum spricht er: Wache auf, der du schläfest, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. So sehet nun zu, wie ihr vorsichtiglich wandelt, nicht als die Unweisen, sondern als die Weisen, und schicket euch in die Zeit, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern verständig, was da sei des Herrn Wille. Und saufet euch nicht voll Weins, daraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern werdet voll Geistes. Und redet untereinander von Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singet und spielet dem Herrn in euren Herzen. Und saget Dank allezeit für alles, Gott und dem Vater, in dem Namen unseres Herrn Jesu Christi. Und seid untereinander untertan in der Furcht Gottes. Die Weiber seien untertan ihren Männern,